Gedanken über Film, eine Improvisation. Hörspiel von und mit Max Ophüls. Der Hessische Rundfunk bringt heute Abend ein Experiment, eine Paraphrase, so wollen wir das nennen, über eine Rede. Wir wissen nicht, ob der Titel Sinn hat oder gar die ganze Sendung. Es kam so. Neulich wurde in Frankfurt ein Vortrag gehalten von dem Filmregisseur Max Ophüls. Ich hielt ihn nicht, um über mich selbst zu sprechen. Noch vor Beginn will ich das festlegen, dass jeder andere Regisseur statt meiner hätte auftreten können, dass nicht ich sprach. Oder spreche, sondern meinen Beruf. Ich habe eine persönliche Abneigung. Schon gut. Und wir haben nun um diesen Vortrag ein Hörspiel von Gedanken, Nebengedanken, Hintergedanken, Abschweifungen und Zwischenspielen, Meinungen und Gegenmeinungen zurecht fabuliert, in sorglosem Sendedurcheinander gleichzeitig und im Nachhinein. Vor dem Auditorium der Frankfurter Gesellschaft für Handel, Industrie und Wissenschaft fing es an. Der Vortrag hieß, so stand es wenigstens auf der Eintrittskarte, Gedanken über Film. Wir waren mit unserem Aufnahmegerät im Saal. Es war ein würdiger Saal, ein sehr vorkriegsmäßiger, vorweltkriegsmäßiger Saal, ein sehr gebildeter Saal. Meine Damen und Herren, das ist nicht so einfach, wie ich es mir vorgestellt habe. Das merke ich schon. Natürlich ist es nicht so einfach. Er hat Lampenfieber. Jeder Regisseur hätte es an seiner Stelle auch, wenn er einem Publikum dicht gegenübersteht, das er sonst nur weit weg in dunklen Sälen als etwas Anonymes ahnt. Und jetzt sitzen Sie ihm dicht auf der Pelle. Ich bekam einen Brief eines Tages. Unsere heutige Anfrage an Sie geht dahin, ob Sie in unserem Kreise über ein ähnliches Thema, wie Sie es neulich in einer Zeitung, ich hatte irgendeinen Artikel in einer Zeitung geschrieben, bei uns sprechen würden. Ich bekam, nachdem ich zugesagt hatte, Lampenfieber und las ein Buch von Hermann Hesse, zufällig, das heißt Der Kurgast. Und in diesem Buch schrieb er, eines Tages ging er auf eine Vortragsreise, ihm machte das weiter keine Angst, denn er hatte überall zugesagt, das war in Süddeutschland, ich glaube vor 20 oder 30 Jahren, denn er dachte sich, nachdem er zugesagt hatte, er kann ja immer wieder in letzter Minute abtelegrafieren. Und das half mir auch, mich langsam diesem Vortrag und Ihnen und dieser Stadt zu nähern. Na, scheint schon besser zu gehen jetzt. Denn Vorträge halten ist, glauben Sie mir das, also ich bin ein Anfänger darin, ich habe im Ganzen, glaube ich, 3 oder 4 Vorträge in meinem Leben gehalten, das ist keine einfache Sache. Ein Herr aus Frankfurt hat darüber gesprochen und ich finde, seine Stimme sollte man nicht überhören. Ich finde, man hört diese Stimme sowieso viel zu selten. Ich habe mir das aufgeschrieben, werde Ihnen das vorlesen, was er über Vorträge geschrieben hat. Vielleicht ist das gegen Ihre ganze Unternehmung gerichtet, überhaupt Vorträge zu halten, aber ich habe es nochmal aufgeschrieben, ich lese es vor. Hier schreibt er. Woher kommt es wohl, dass man, obgleich dringend aufgefordert, sich doch so ungern entschließt, über eine Materie, die uns geläufig ist, eine Vorlesung zu halten? Ich höre das immer von einer Frau gesprochen. Das ist vielleicht ein Gehörfehler. Und mit Heidenmusik. Naja, aber das passt dazu. Man hat alles wohl überlegt. Man hat sich den Stoff vergegenwärtigt und so gut man konnte geordnet. Man hat sich aus allen Zerstreuungen zurückgezogen und nimmt die Feder in die Hand und doch zaudert man anzufangen. Daher mag es kommen. Der Mensch ist kein lehrendes, er ist ein lebendes, handelndes und wirkendes Wesen. Der Herr, der das geschrieben hat, hieß Wolfgang von Goethe. Ich habe mich dann in meiner Unsicherheit nach Ihnen erkundigt. Ich wollte wissen, zu wem ich spreche. Da hat man mir gesagt, Vor allen Dingen sind es Herren, manchmal sind Damen gestattet. Vor allen Dingen aber sind es Herren, die viel gearbeitet haben. Die meisten kommen nicht. Und die, die kommen, die sind meistens so müde, dass sie gar keinen Vortrag hören wollen. Ich möchte keinen halten. Sie wollen keinen hören. Ich denke, jetzt wäre eigentlich die Zeit, dass wir auseinandergehen können. Aber ich denke, dass das vielleicht eine gute Grundlage ist, Gedanken anzuknabbern, so zu streifen. Einfach zwanglos mal vielleicht drauf loszudenken, wenn uns das gelingt. Wir haben dann, Vortrag hat immer noch nicht angefangen, merke ich, wir haben dann über den Titel des Vortrages korrespondiert. Und ich begehe eine zweite Indiskretion. Ich lese Ihnen aus dem Brief vor, den ich bekam. Da heißt es, Sie hatten bei unserem Treffen in Frankfurt die Freundlichkeit, uns den Vorschlag zu einem Thema Ihres Vortrags bei uns freizugeben, vorausgesetzt, dass uns etwas einfalle. Hier ist nun der Vorschlag, Film schaffen als Aufgabe und Verpflichtung. Das war mir zu viel. Diesen Titel habe ich nicht angenommen. Denn schon in meiner frühesten Jugend waren mir Aufgaben unsympathisch in der Schule. Jetzt kommt ihm wohl ein französisches Bonmot in den Sinn. Der Engländer tut seine Pflicht, der Deutsche sucht sich eine Pflicht, um etwas zu tun, und der Franzose tut alles, was nicht seine Pflicht ist. Und ich habe mich immer ins Fantasieren gerettet. Das ging ungefähr folgendermaßen. Wir schrieben in der Quarta, ich ging in Saarbrücken zur Schule, einen Aufsatz in der Geografie über den Lauf des Rheins. Und ich habe geschrieben, die Erlebnisse eines Regentropfens, der fiel bei Schaffhausen in den Rhein und dann schwamm er mit. Und an allen Städten, wo ich nicht genau Bescheid wusste, da wurde er müde. Hat er geschlafen und hat sich vom Wasser tragen lassen. Als wir den Aufsatz zurückbekamen, da hat der Lehrer, der Studienrat, Dr. Lippert hieß er, drunter geschrieben, dieser Aufsatz scheint mir eines deutschen Quartaners unwürdig. Dieses Retten in die Fantasie ist natürlich auch schon damals, nehme ich an, ein kleiner Hinweis auf meinen Beruf. Den interessantesten Hinweis aber fand ich, und den Hinweis zum Thema, zu dem ich heute Abend sprechen will, fand ich wieder in der Erinnerung an meine Jugend und seltsamerweise in der Erinnerung an Frankfurt am Main. Ich hatte einen Großvater hier. Und ich kam in den frühesten Kindertagen zu ihm. Und er hatte wie alle Großväter den Ehrgeiz, dass der kleine Junge schon lesen kann, bevor er lesen muss. Etwas, was ich gar nicht verstehe. Wenn ich Großvater werde, werde ich das nicht tun. Denn ich denke, man lernt noch lesen zeitig genug. Jedenfalls, ich konnte also schon ungefähr mit 5 Jahren lesen. Und wir fuhren mit der 1 oder 2 oder der 3 oder ich glaube auch die 4 am Opernhaus entlang. Großvater war da abonniert, war ein Geschäftsmann, hatte ein Geschäft auf der Zeit. Und im Vorbeifahren las ich, was ich heute Abend wieder gelesen habe, als ich mit meinem Wagen hier rauf fuhr, die Inschrift dem wahren, schönen, guten. Und abends, als die Familie beim Nachttisch saß, sagte der Großvater. Nun erzähl doch mal, Max, was hast du heute gesehen? Du hast doch gelesen. Was hast du denn gelesen? Da mein Großvater ein Kaufmann war, ein Kaufmann, der immer Kaufmann war, und da ich also ein Geschöpf dieser Familie schon mit 5 Jahren war, sagte ich, habe gelesen, den schönen guten Waren. Dieses seltsame Versprechen bedeutet eigentlich mein Beruf. Es bedeutet Film, zumindest ein Film, wie es ihn heute gibt. Die beiden Thesen zueinander zu bringen, miteinander zu vermengen, ohne dass die eine die andere totschlägt, ist wohl die Aufgabe der Menschen, die in leitenden Positionen in diesem Beruf stehen, wie wir Regisseure und wie unsere Industrieführer. Film muss ein Kampf sein zwischen den schönen, guten Waren und dem wahren, schönen, guten. Gelingt der Austausch, dann kommt etwas zustande, was nach meiner Auffassung lebensberechtigt ist. Gelingt er nicht und bleibt es nur einseitig zwischen den beiden Thesen, wird es sehr gefährlich. Ich möchte nun an den Problemen mit Ihnen entlanggehen, die diese beiden Thesen hervorrufen. Und ich möchte, dass wir schnell entlanggehen, dass die Straßenbahn weiterfährt, die da an der Oper entlang fuhr, und dass Sie mit mir einsteigen. Wollen Sie? Ein sonderbarer Vortrag, nicht? Ich finde ihn so ausschweifend, so unsachlich, so imaginär, so wahr. Ja, ist ja ungewohnt, aber vielleicht ganz interessant. Interessanter als ein richtiger Vortrag. Also was mich anlangt, so verlange ich von einem Vortrag eigentlich... Einsteigen bitte weiter. Und ich möchte, dass wir nur an den Fragen dieser Industrie oder dieser Kunst oder dieser Industriekunst oder Kunstindustrie entlang fahren, ohne uns dabei aufzuhalten. Wie jeder, der in ein gewisses Alter kommt und seinen Beruf liebt, denke auch ich daran, eines Tages einmal ein Buch zu schreiben über meinen Beruf. Nicht, dass ich in diesem Buch es besser wissen will als Leute, die das Buch lesen, sondern es soll mir vielleicht helfen, mich zu Klarheiten zu bringen, die man sein ganzes Leben lang, wenn man in einem Beruf tätig war, gesucht hat. Ich habe für dieses eventuelle Buch Notizen gemacht und ich werde Ihnen ein paar von diesen Notizen einfach vorlesen. Und vielleicht werden wir durch diese Notizen mit den Problemen bekannt. Das Interessanteste an diesen Problemen für mich sind nicht die Lösungen, sondern das einzig Interessante beinahe sind die Ungelöstheiten, sind die Merkwürdigkeiten. Und von diesen Merkwürdigkeiten will ich Ihnen ein paar von diesen Karten hier vorlesen. Der Regisseur legt die Karten auf den Tisch. Echte Karten? Falsche Karten? Na, sicher nicht nur Trümpfe. Also, die erste Karte bitte. Die Entdeckung der Talente. Ein Mysterium für mich. Denn es steckt voller Widersprüche. Gibt es ein verkanntes Genie? Das ist eine Notiz, von der ich nicht weiß in unserem Beruf, wie man darauf antworten soll. Ist die Karriere ein Zufall, ist sie Schicksal, kann man sie der persönlichen Energie verdanken? Ich weiß, ich bin zum Beispiel vor einem Jahr ungefähr oder 2 Jahren fuhr ich eines Morgens von meinen Aufnahmen zu einem Film zurück nach Paris, wir haben die ganze Nacht durchgedreht und ich fuhr mit einer jungen Schauspielerin, die vielleicht im Ganzen 10 Sätze gesagt hatte. Und wir fuhren über die Place de la Concorde und die Sonne ging auf. Es bekam dieses Licht, das die gelben, grauen Steine rosa macht, bei dem sich sehr schön denken und plaudern lässt. Und das kleine Mädchen sagte zu mir, also heute Nacht habe ich mich entschlossen, wenn ich nicht in einem Jahr eine anerkannte Schauspielerin bin, dann geschieht ein Unglück, dann nehme ich mir das Leben. Ein Jahr später habe ich sie wieder getroffen und sie war verheiratet mit einem amerikanischen Hotelbesitzer. Das ist ein Geheimnis der Berufung. Und der Hotelbesitzer, der begann, sich für Filmfinanzierung zu interessieren. Das scheint mir ein noch größeres Geheimnis zu sein. Dieses Geheimnis der Berufung hat natürlich zu tun, auch mit uns Regisseuren. Man verlangt von uns, wir sollen die Entdecker sein. Um Entdecker zu sein, brauchen wir etwas, was man, der Beruf hat dazu einen Ausdruck geprägt, man nennt das Flair. Wir haben also die gute Nase, wir riechen. Nächste Haltestelle, wollen Sie zum Film umsteigen? Sie sollten der Brücke Erfolgsstraße. Im Jahr 1932 ungefähr in Berlin, als Berlin die kosmopolitische Theater- und Filmkunststadt war, die wir heute immer noch wieder suchen. In dieser Zeit hatte ich eine große Förderin. Es war eine Schauspielerin, die hieß Rosa Valetti, der ich sehr viel verdanke. Sie hatte ein literarisches Kabarett. Das spielte nachts nach den Vorstellungen. Dort konnte man die Musiken von Spoljanski oder Holländer hören. Da erhielt ich eines Nachts einen Anruf. Und die Valetti sagte zu mir, du suchst doch immer junge Leute, neue Gesichter. Also ich habe jemanden, du musst kommen, die Zeit musst du finden. Das ist doch, dauert doch nur eine halbe Stunde und sei doch mal nicht faul. Du komm schon, komm eben nachts um 1 Uhr. Das ist eine Frau, ein kleines Mädel. Sie ist nicht so klein, sie sieht gut aus. Sie sieht übrigens sehr gut aus. Sie singt einen dritten Schusterbuben, das ist nix. Aber die paar Worte, das wirst du sofort hören. Und die Art, wie sie singt, ich habe das Gefühl, das ist eine große Schauspielerin. Ich ging also hin und rief am nächsten Morgen die Rosa Valetti an und sagte ihr, ich habe das gehört, ich verstehe nicht. Also hat ja nicht lange gedauert, aber wenn es länger gedauert hätte, hätte ich die Empfindung gehabt, ich habe meinen Abend verloren. Die Frau, die den Schusterjungen gespielt hatte, war die Marlene Dietrich. Das ist also unser Flair. Sagen wir aber, es gibt wirklich so etwas Ungelöstes wie die Berufung. Dann führt sie zu einem interessanten anderen ungelösten Problem. Er legt eine zweite Karte auf den Tisch. Er spielt mit offenen Karten. Ist in einem Beruf wie in dem Filmberuf die Intuition der Motor, der nach vorne bringt? Oder ist es das Akademische? Ein Problem, das in allen Berufen des Ausdrucks bis heute noch keine Lösung gefunden hat. Am interessantesten für mich und am ungelöstesten darin ist eine Anekdote aus dem Leben der Tänzerin Isadora Duncan. Isadora Duncan, der man zuschreibt, die Erneuerung des Tanzes, der weggeht von der klassischen Ballettform zu der Befreiung des Körpers. Diese Isadora Duncan war ein kleines, nettes Ballettmädchen, das seiner Mutter half, sich durchzuschlagen und kam als solches nach Chicago und ist im Sommernachtstraum aufgetreten. In griechischer Toga und kam zu spät im zweiten Akt. Und sie konnte die Schuhe nicht mehr zumachen. Da hat sie Schuhe weggeworfen, das hat ja so viel Zeit genommen, die zurechtzubinden, und raus und hatte keine Schuhe an, nackte Füße und hat zur Musik getanzt. Das Theater ist aufgestanden und hat geklatscht. wahrscheinlich der größte Moment von Gelöstheit und Unbedenklichkeit, von Intuition und Ursprünglichkeit. Später hat diese Isadora Duncan Schulen gegründet, in denen man die ursprüngliche Form, so zu tanzen, wie sie tanzte, gelernt hat. Dann verdankt also diese berühmte Theorie einem ganz gewöhnlichen Zufall ihren Ursprung. Ja, und woher nimmt man nun genug glückliche Zufälle, damit sich die Theorien immer wieder erneuern? Das ist für mich eines der Probleme, zu denen ich überhaupt keine Lösung weiß. Also dann weiterfahren, nicht aufsteigen. Neue Karte bitte. Kritik ist eigentlich eine Geheimkarte. Ist Kritik nötig? Wie stellt sich ein Regisseur zu Kritik? Ich glaube, wenn ich überhaupt von mir aus spreche, möchte ich um Entschuldigung bitten. Ich habe das Gefühl, ich spreche für andere Regisseure, nicht nur für mich. Ich glaube, wenn Sie wahre Antworten darauf geben, so ist die Einstellung zur Kritik ungefähr folgende. Eine schlechte Kritik, von der man nichts lernen kann, muss man wegschmeißen. Eine gute Kritik, von der man nichts lernen kann, schmeißt man nicht weg. Eine schlechte Kritik, von der man was lernen kann, muss man aufheben. Und eine gute Kritik, aus der man was lernen kann, die hebt man wirklich auf. Und Günter Groll schrieb über die Rolle der Filmkritik: Kritik soll Wege bahnen, Kritik soll klären. Was sie auch tut, ob sie rühmt oder zerreißt, fragt oder fordert, zürnt oder lächelt, nur klärende Kritik ist echte Kritik. Drei Grundzüge der guten Kritik: die Fähigkeit zu klären, die Distanz zum Objekt und die Liebe zur Sache. Und das habe ich mir rot angestrichen und in meiner Bibliothek aufgehoben. Danke. Ein Problem im Vorbeifahren. Muss der Film eine weltanschauliche oder politische Einstellung haben? Meine Antwort, sehr persönlich: Muss der Mensch eine haben? Und hier habe ich, das kann ich jetzt nicht rausnehmen aus dem Heft, etwas, da habe ich auf eine Konzertkarte etwas draufgekritzelt, weil mir das ein Thema schien, das man eines Tages ins Buch kommen soll. Ich sah das Orchester, während es spielte, was man eigentlich kaum sollte. Aber natürlich Filmregisseure, deformiert beruflich, sehen sehr viel. Und während des Orchesters dachte ich an eine Überschrift, die einmal ein großer Feuilletonist Alfred Polgar über eine Sammlung von Essays geschrieben hat. Diese Überschrift hieß: Vom Segen der kleinen Leute. Ich sah, mit welcher Demut und Hingabe der Mann hinter der Trommel und der Pauke auf seinen Einsatz wartete. Und ich sah den Flötisten. Und sie erinnerten mich mitten in einer Bruckner-Symphonie an ein Thema meines Berufes, an die kleinen Leute. Die Dachdecker, die unsere Häuser bauen im Film, die Gärtner, die unsere Blumen pflanzen, die Elektriker, die auf den Brücken stehen bis 40 und weiß ich was, welchen Grad Hitze, ich bin darüber nicht sehr orientiert, die sind die Menschen, denen wir ungeheuer viel verdanken. Und es sind eigenartige Menschen. Denn jemand, der einen Tisch baut, der eine Wand baut, der eine Tür baut, von der er weiß, sie muss morgen wieder abgerissen werden, man zerschlägt sie, sie war so gut wie gar nicht da, dieser Handwerker ist ein Mensch, der uns Regisseure ungeheuer interessiert. Denn er hat etwas Gleiches, was ihn mit uns verbindet. Er ist angezogen von etwas Unlogischem, von dem Spiel, von dem Wunder der Fantasie, das nicht greifbar ist, das kommt und vergeht. Ich glaube, in Paris, da findet man es manchmal noch. Aber da muss man von den großen Straßen weg in die kleinen, dort, wo unsere Lieferanten wohnen, unsere Kostümzeichner zum Beispiel. Und da passierte neulich Folgendes. Es wurde ein Pelz gesucht für die Lola Montes. Bei einem Kostümgeschäft, das die Kostüme herstellt, Kerenska, auch eine Weißrussin, war ein solcher Pelz fertig da. Man zeigte mir den Pelz, ich hatte so etwas noch kaum gesehen. Von einer solchen, der stand, man konnte ihn gar nicht legen, der stand fest. Er hatte einen Luxus, eine Einfachheit im Material, dass man Herzklopfen bekam, als man ihn sah. Ich sagte, wollen Sie den verkaufen? Wie teuer werden Sie den verkaufen? Eine kleine Verkäuferin, auch Weißrussin, sagte, ja, das wird wohl sehr viel kosten. Und der Preis wurde genannt, wahrscheinlich in deutscher Mark, sagen wir mal 50.000 Mark. Zu teuer. Können wir uns nicht leisten. Zu teuer? Ja. Ja, aber der Pelz gehört einer weißrussischen alten Dame, sehr vornehm und... Ja, bitte? Ja, und wurde von ihrem Liebhaber getragen, verstehen Sie? Der, als sie noch sehr jung war, in diesem Pelz viermal im Leben durch die zugeeiste Wolga zu ihr gefahren viermal. Ist. Viermal, Monsieur. Mitten im Winter, Monsieur. Ja. Und zugeeist. Also, wenn die Frau diesen Pelz hergibt, von einem so großen Erlebnis kann man sich eigentlich nur für sehr viel Geld trennen. Ja, das sagte das Mädchen. Ja, das habe ich gesagt, Monsieur. Ja, und ich fragte, glauben Sie nicht, dass man ihn ausleihen kann? Nein? Nein. Nein. Nein, das wage ich überhaupt gar nicht der Gräfin zu sagen. Leihen ist ein unwürdiger Vorschlag. Wofür brauchen Sie den Pelz? Das habe ich ihr dann klar gemacht. Und ich habe ihr erzählt für den und den Film und habe den ganzen Film erzählt. Da hat sie gesagt, die Geschichte werde ich der alten Dame wiedererzählen und kam nach 3 Tagen zurück und hat gesagt, sie können den Pelz haben, er kostet nichts. Ja, das stimmt, das habe ich gesagt. Ja, und das finde ich ein Wunder. Und solche Wunder, die Wunder des Glaubens an unsere Träume im Film, an die Geschichten, solche Wunder sollen bestehen bleiben, müssten bestehen bleiben gegen die Industrialisierung. Und es ist deswegen so schwer, es stehen zu lassen, weil die heutige Zusammensetzung dieser Industrie Angst vor dem Wunder hat, denn sie hat Angst, Geld zu verlieren. Vergeht sie sich, nach meiner Auffassung, nach meiner bescheidenen Auffassung, vergeht sich die Industrie aus Angst an dem Wunder, so mag sie eines Tages, bevor sie das noch weiß, gestorben sein. Diesem Wunder müssen hauptsächlich wir Regisseure ergeben bleiben, bescheiden im Ergeben bleiben. Und wir müssen es auch in unserer Arbeit respektieren. Infolgedessen ist das Problem der Regieführung eigentlich sehr einfach. Wir müssen die Menschen, mit denen wir es zu tun haben, Glauben machen. Glauben an dieselbe Schönheit, an dieselbe Freude, die wir selber empfinden, wenn wir einen Film aufbauen. Dazu brauchen wir, dass wir ihnen ihre Freiheit lassen. Ich habe diese Freiheit gelernt zu respektieren an einem Musiker. Musiker haben mich überhaupt, oder beeindrucken mich überhaupt sehr viel. Das war eine Probe in Paris. Ich war noch sehr jung und glaubte noch bis dahin, dass ich einen Beruf habe, der achten muss auf die Aufrechterhaltung der Autorität. Ich war also damals ein autoritärer Regisseur. Da nahm mich Toscanini auf eine Probe mit, in der Oper in Paris. Er war sehr viele Jahre nicht dort gewesen. Und man hatte auf das Programm angesetzt die Egmont-Ouvertüre. Dieser damals schon alte, etwas zögernde Herr kam in das große Haus. Das Orchester war voll versammelt. Und er sagte zu ihnen, Sie haben doch die Egmont-Ouvertüre schon sehr, sehr oft gespielt. Wollen Sie nicht mal, sagt er zum ersten Geiger, Sie mir vorspielen, so wie Sie es gewöhnt sind, und ich höre einfach zu. Da haben die angefangen zu spielen. Da hat er ein paar Mal den Platz gewechselt, hat ein paar Mal abgewunken, hat gesagt, vielleicht ist das ein bisschen zu schwach, ich will doch mal in den ersten Rang gehen und von dort aus zuhören. Da hat er von dort zugehört, dann hat er noch mit den Herren ein paar Mal gesprochen, sagte, ich glaube auf der Seite so und so viel, die und die Takte möchte ich doch mal selbst gerade etwas ausbessern, und alles andere hat er ihnen in vollem Zutrauen überlassen bis zum Abend. Natürlich, das, was er gesagt hat, wird sehr wesentlich und einmalig gewesen sein. Einmalig für mich aber war auch das Erlebnis, wie ein Orchester an diesem Abend diesen Mann verehrt, geehrt und geliebt hat, der Freiheit wegen, die er ihnen überließ. Eine solche Art, meinen Beruf anzufassen, steht problematisch und ungelöst im Gegensatz zu den Notwendigkeiten der Fertigstellung, der Durchführung des Berufes. Ein Film kostet Geld, ein Film muss zu errechnen sein. Infolgedessen hat die Filmindustrie sehr viele Menschen hervorgebracht, die sich mit der planvollen, errechenbaren Durchführung eines Filmes beschäftigen, die darin Experten geworden sind, die man Produktionsleiter nennt. In unseren Büros hängen Pläne, die ausgearbeitet sind bis auf die Minute, wann man da und dann das und das zu drehen hat, wann dieser Schauspieler den Mund zum ersten Mal aufmacht, um wie viel Uhr er ihn schließt. Alles das ist eine Maschinerie, die der künstlerischen Freiheit und Intuition entgegengesetzt ist. Wie wird man damit fertig? Darüber hat jemand geschrieben, den ich nicht zitiere. Wieder müsste das eine Frau sein, die es Ihnen vorliest, so schön ist es und so voller Zartheit. Der Künstler ruht auf seinem Gegenstand. Er vereinigt sich mit ihm in Liebe. Er teilt ihm das Beste seines Geistes und seines Herzens mit. Er bringt ihn wieder hervor. Bei der Handlung des Hervorbringens kommt die Zeit nicht in Anschlag, weil die Liebe das Werk verrichtet. Welcher Liebhaber fühlte die Zeit in der Nähe des geliebten Gegenstandes verfließen? Welcher echte Künstler weiß denn von Zeit, wenn er arbeitet? Und das ist geschrieben von Ihrem Mitbürger Wolfgang von Goethe. Die Technik in unserem Beruf ist an dem Punkt angekommen, an dem sie unser Herz bedroht. Man sieht das, wenn man von unseren Technikern heutzutage etwas verlangt, was noch nicht erfunden ist, was aus dem Drang, sich auszudrücken, kommt. Wenn ich im Studio stehe und verlange, dass die Kamera plötzlich, sagen wir mal, anfängt hoch zu schwingen oder anfängt zu tanzen, die ersten Reaktionen, die ich finde, sind ängstliche, technische Expertengesichter, die ich erst langsam zum Kameraden umformen muss. Und das müsste gelingen, und es gelingt auch meinen Kollegen, die zu großen Ergebnissen kommen. Sie haben nämlich empfunden, dass ein Objektiv, das man in eine Kamera hineindreht, eigentlich ein Menschenauge ersetzt. Was will ein Menschenauge? Wann ist ein Menschenauge am schönsten? Nicht, wenn es neugierig ist, nicht, wenn es exakt nachprüft, was es sieht, wenn es einen Wirklichkeitsausdruck hat. Regisseure sind nur ungern Naturalisten. Ich finde es am schönsten, wenn es sich verklärt. Infolgedessen ist die Aufgabe des Regisseurs, eine ewig ungelöste, immer wieder neu anzufangende Aufgabe, mit dem Objektiv zu sprechen, wie mit einem menschlichen Auge. Der Mann, der das Objektiv im Studio vertritt, ist der Kameramann. Man muss ihn um den Arm nehmen. Man muss mit ihm spazieren gehen. Man muss ihn behandeln wie einen Schauspieler, der eine Szene zu spielen hat. Man muss mit ihm reden. Man muss ihm irgendetwas erzählen, damit er verstehen oder noch besser erfühlen kann, worauf es ankommt. Baudelaire, der hat das gewusst. Lange schon, bevor es Film überhaupt gab, in ein paar hingeträumten Sätzen, hat er das umrissen. Wer von außen durch ein offenes Fenster schaut, sieht nie so viel wie der, der ein geschlossenes Fenster betrachtet. Es gibt kein tieferes, kein mysteriöseres, fruchtbareres, undurchdringlicheres oder blendenderes Objekt als ein von der Kerze erleuchtetes Fenster. Was man am hellen Tag sehen kann, ist immer weniger interessant, als was sich hinter einer Scheibe abspielt. In diesem Loch, dunkel oder Licht, lebt das Leben, träumt das Leben, leidet das Leben. Über den Wellen der Dächer erspähe ich eine reife Frau, schon faltig, arm, immer über etwas gebeugt, eine Frau, die nie ausgeht. Aus ihrem Gesicht, ihrer Kleidung, ihrer Gäste, aus fast nichts habe ich die Geschichte oder besser die Legende dieser Frau neu erstehen lassen. Wäre es ein armer alter Mann gewesen, hätte ich ebenso leicht die Seine erstehen lassen. Und ich lege mich schlafen, stolz in jemand anderem als mir gelebt und gelitten zu haben. Vielleicht sagen sie mir, bist du sicher, dass diese Legende die richtige ist? Was bedeutet mir die wirkliche Wirklichkeit, wenn meine Erfundene mir hilft zu leben und zu fühlen, dass ich bin und was ich bin? Solchen Geschichten wird der Kameramann dankbar zuhören und dann wird das Objektiv anfangen, verklärt zu sein. Gerade wenn das passiert und gerade wenn man meistens mit ihm auf und ab geht, kommt dann der Vertreter der Produktion und sagt, was ist los, geschieht nichts. Und so laufen wir Gefahr, uns immer mehr von dem Geheimnisfilm zu entfernen. Time is money. Bei den Filmfestspielen in Cannes hat ein Kollege von mir, den ich sehr schätze, der war Mitglied in der Jury, Folgendes über die Filme gesagt. Er hat gesagt, ich habe zum ersten Mal eingesehen, was es für eine Qual sein muss, Filmkritiker zu sein. Ich habe 40 Filme in 14 Tagen sehen müssen. Sie sahen sich alle gleich. Time is money. Die einzige Spannung, die ich noch empfand, lag vor der Vorführung. Ob der Film schwarz-weiß sein wird, in Farbe, Cinemascope oder VistaVision. Und warum sehen Sie sich alle gleich? Time is money. Time is money. Time Weil Drama Time is money. Time is money. Kein Massenartikel Time is money. Sein kann. Time is money. Time is money. Ich habe mir Time is money. Meine Mathematik Time is money. Time is money. Darüber schon längst gemacht. Wenn eine Nation in einer Generation 3 oder 4 Dramatiker hervorbringt, hat sie das große Los gezogen. Wenn wir in der deutschen Geschichte zum Beispiel zurückrechnen, werden wir wenig solche Zeiten finden und die deutsche Nation hat große Dramatiker hervorgebracht. Wie soll es möglich sein, in einem Jahr 150 hervorzubringen? Infolgedessen sind wir im besten Fall zum Plagiat gezwungen. Und wir dürfen auch gar keine Angst haben vor dem Plagiat. Solange wir es verantworten können, solange wir das kopieren, was uns gut und schön erscheint. Ich möchte deswegen meine Plagiat-Dankesbriefe in aller Schnelle fertig machen. Sie gehen. Depeschen, man kann sie gar nicht alle schreiben, so viele. Ja, bitte? An René Clair. René Clair. An Fritz Lang. Fritz Lang. An Jacques Becker. William Wein. Carol Riet. Otto Bringer. David Lien. Clouseau. Clouseau. Billy Wilder. Billy Wilder. Helmut Keutner. Helmut Keutner. Drei Telegramme. Drei Telegramme. Extra. Extra. An Sir Olivier. An Sir Olivier. Dankesdepeschen gehen auch in die Vergangenheit. In diesem Fall müssen es wohl Nightclubs sein. Und sollten erreichen Murnau, Murnau, Alexander Korn, Alexander, Jacques Ferrer, Stiller. Stiller. Und einen Mann, dessen Geist noch heute, ohne dass wir es wissen, von seinen Theatern hinüberstrahlt in alle Studios der Welt, Max Reinhardt. Dankesbriefe habe ich wie alle meine Kollegen zu schreiben an die Namenlosen, die neben uns auf den Kommandobrücken stehen und die unsere Assistenten sind oder unsere Scriptgirls oder eine Sekretärin, die im rechten Moment, wenn man gerade was Falsches macht, plötzlich den Kopf schüttelt oder die abends viel zu schüchtern zu einem kommt und sagt, würden Sie nicht mal morgen versuchen, das so und so zu machen? Diese Menschen, ihre Einwürfe, ihre Ideen, nie genannt auf keinem Plakat, gehören zum Wunder des Films. Und nun nähere ich mich einem der größten Wunder, das ich mir für Sie heute Abend vorgenommen habe, weil auf dem Briefbogen steht, Gesellschaft für Industrie. Er spielt seine letzte Karte aus. Herz. Das ist das Wunder des Geldes. Wie kommt Geld in die Filmindustrie? Scheint mir das größte Wunder überhaupt. Ich glaube, weil das Geld, das in der Filmindustrie investiert ist, an Wunder glaubt. Weil es glaubt, es kann sich verdoppeln und verdreifachen. Und weil es an schnelle Wunder glaubt. Und deshalb glaube ich, ist das Wundergeld in unserer Industrie noch gar kein gutes Geld. Denn das Geld, das in unsere Industrie hineingesteckt wird, müsste geduldiges Geld sein. Damit wir davon befreit werden, den Tagesgeldern nachzulaufen, die hinter einem Publikum herrennen, das man nur von Tag zu Tag in unsere Kinosäle hereinlocken kann. Dieses Publikum, glaube ich, ist so zahlreich, es auch erträumt wird von den schnellen Geldgebern, ein gefährliches Publikum. Denn was wir brauchten, ist das Publikum, das die Bücher gefunden hat. Das Publikum, das das Theater gefunden hat. Ein Publikum, das bei uns bleibt, über die Tageswerte hinaus. Und das nicht nur eine Zerstreuung hat, die sich ja so schnell eines Tages zu Ende zerstreut. Der Tageserfolg, den bisher die Filmindustrie mit Ausnahme von Ausnahmen sich erkämpft, dem sie nachrennt, der ist deswegen auch ein Trugbild, weil er sich ja gar nicht, wie die Industrie so oft glaubt, errechnen lässt. Ich habe in Hollywood miterlebt, nachdem ich einen Film gemacht habe, ich werde nicht erzählen, welchen, so gut war er nicht, dass die Gallup-Poll-Einrichtung ins Studio gezogen kam. Und zwar auf folgende Weise. Damals hat Gallup an unser Studio, an dem ich gearbeitet habe, eine Maschine verkauft. Und die ging folgendermaßen vor sich. Man hat nachmittags Leute rangeholt. Man hat geholt vier Frauen über 50, einen halben Priester, zwei demobilisierte Infanteristen, einen Flieger, einen Jungen von 9 Jahren, einen Herr von 78, einen Kaufmann, einen Wissenschaftler und so weiter. Das synthetische Amerika. Im Ganzen waren es 120 Leute. Die hat man in einen kleinen Saal gesetzt, wie sie hier sitzen. Und dort wurde der Film vorgeführt. Dann kam ein Herr und hat ihnen erklärt, wie das geht. Er hat gesagt, wir brauchen ihre Mitwirkung. Ihr Urteil ist für uns maßgebend. Ob der Film gut ist, ob wir ihn so rauslassen, auf die Menschheit loslassen oder ob wir ihn nach ihrem Urteil verbessern oder schneiden. Sie finden an ihrem Sessel auf der rechten Seite eine Schraube. Auf dieser Schraube steht sehr gut, gut, langweilig, ganz schlecht. Bitte, während Sie den Film sehen, drehen Sie immer an dieser Schraube. Diese Schrauben waren an elektrischen Drähten. Diese elektrischen Drähte liefen synchron mit dem Film und haben aufgezeichnet die Reaktion des Publikums. Ich stand hinten in der Ecke und hörte nur noch zzzz. Fürchterlich. Als der Film zu Ende war, war ein Band. Dieses Band wurde angelegt an den Film. Und ich habe gesehen, wie Leute, die ich sonst nur kannte, von weit hinter den Schreibtischen, ich musste immer vor den Schreibtischen sitzen, sehr würdige, sehr elegante Menschen, plötzlich auf Vieren krochen und auf dem Boden nachschauten. 122, hier steht, schlecht, was ist das? I love you. Da sehen Sie, ich habe Ihnen doch gleich gesagt, I love you, das ist schlecht. Hier sehr gut, lacht, bitte, was ist das? Das ist 210, ja, ja, 210, das lassen wir drin. So weit hatte die Angst um den Erfolg, um den Tageserfolg, die Industrie an dieser Stelle gebracht. Gott sei Dank gibt es diese Maschine nicht mehr. Trotzdem ist in allen Ländern der Wunsch, den Erfolg vorberechnen zu können, nicht abgestorben. Und natürlich ist dieser Wunsch ein Irrglaube und ergeht sich an dem Geheimnisvollen unseres Berufes. Während er das so erzählt, erinnert er sich vielleicht weit hinter seinen Worten an ein Tagebuch. An sein Tagebuch, das ich einmal veröffentlicht sah, irgendwo. Aus meinem Tagebuch, Klammer, 1. April 1956, Klammer zu, traf heute einen Geldgeber, einen noch ziemlich frischen. Ich hatte ihn nicht angerufen, er mich. Erfahrungsgemäß ist das besser so. Also Sie machen Filme zu Ihrem Vergnügen? Nicht ganz so, eher weil es mir Vergnügen macht. Sie amüsieren sich demnach permanent? Nein, aber die Schmerzen, die man hat, machen Freude. Und wer, entschuldigen Sie, dass ich das harte Wort gebrauche, garantiert mir, dass die Besucher auch Vergnügen haben an dem, was Ihnen Vergnügen macht? Man glaubt halt, man hat ein Herz, das für Sie fühlt. Ahnungen, die für Sie sehen, verkürzt gesprochen, Talent. Hm. Gibt es sonst irgendeine Garantie? Keine. Keine? Nein, keine. Und Ihre Erfahrungen? Sind in dieser Beziehung gleich null. Erfolg, mein Herr, lässt sich nicht im Voraus berechnen. Sie gefallen mir, weil Sie nicht schwindeln. Wir geben Ihnen alles Kapital, was Sie für den Film brauchen. Na nun. Ja, das heißt, wenn es nicht zu viel ist. Hm. Wir setzen dabei voraus, dass Sie außer Ihrem Talent alle Ihre Erfahrungen anwenden. Nicht nur einen guten Film, sondern auch einen ökonomischen zu machen. Er schaut in seinen Aktendeckel, in dem meine Laufbahn liegt. Sie haben doch Erfahrung, nicht wahr? Ja, kleine. Viele? Viele kleine. Die machen aber wenig groß aus. Zum Beispiel Farbe. Was halten Sie von Farbe? Wenn man ins Schwarze treffen will, muss man sie wenig sehen lassen. Und mit der Kamera, Ton, Schnitt, Dekoration, Kostüm, Skript? Ja. Sie wissen damit umzugehen, ja? Ja, ja, wie ein Arzt mit dem Operationsgerät, ein Pilot mit dem Armaturenbrett, ein Maler mit den Tuben, sowas lernt sich. Und mit den Schauspielern? Man befreit ihre Lust, sich auszudrücken. Man versucht dabei, dass sie an sich glauben. Und das ist eine Kleinigkeit, mehr lässt sich sowieso nicht machen. Und mit der Zeit? Sehen Sie, das setzt sich eben aus vielen kleinen Erfahrungen zusammen und da ist man eigentlich einfach dran. Man kann sich Pläne ausarbeiten, es gibt so viele, sie gehen rund um die Erde von Time is Money bis zu Stachanow. Und es gibt Leute, die kann man dafür einkaufen, die sind stark und wachen darüber, dass die Zeit ihre Listen einhält. Produktionsdirektoren, Aufnahmeleiter, Kommissare, Unitmanager. Aber eine kleine, ganz kleine Versicherung für den Erfolg müsste es doch geben. Wenn man das Publikum, seinen Geschmack berücksichtigt, ein bisschen wenigstens. Ich meine es gut, wenn ich so mit Ihnen spreche, glauben Sie mir. Ja, dazu trage ich öfters ein Memorandum in meiner Brieftasche bei mir. Wieder von Goethe natürlich. Wenn immer man allein nicht weiter kann, ist er ja dann da, das ist so. Darf ich es Ihnen vorlesen, auch wenn es Zeit in Anspruch nimmt? Und ich setze mir die Brille auf. Und lese. So wenig der Pädagoge sich nach den augenblicklichen Einfällen der Kinder oder der Arzt nach der Sehnsucht und den Grillen des Patienten oder der Richter sich um die Leidenschaften der Parteien zu kümmern hat. Ebenso wenig sieht der wahre Künstler das Gefallen als den Zweck seiner Arbeit an. Er meint es, wie jene genannten Männer, so gut er nur kann, mit denen, für die er arbeitet. Aber er meint es doch am besten mit sich selbst. Mit einer Idee, die ihm vorschwebt, mit einem fernen Ziel, das er sich steckt und zu dem er andere lieber mit ihrer Unzufriedenheit hinreißen mag, als dass er sich mit ihnen auf halbem Wege träfe. Ich blickte aus den Papieren empor. Mein Geldgeber war weg, auf leisen Sohlen. Es war kein Verlust, er war ja sowieso nur imaginär. Ende der Eintragung. Kehren wir in den Vortragssaal zurück. Naja, es ist nicht ganz einfach, sich gleich wieder zurechtzufinden. Die Jagd nach der Ausdehnung des Filmes sind seine Feinde. Man kann auch, wenn man einen Film macht, gar nicht dran denken, ob er da oder dort oder hier gefällt. Dürer hat sehr schön gemalt, er wusste nie, ob er in New York ein Erfolg sein kann. Im Gegenteil, Film braucht Misserfolge, denn es gibt keinen geistigen Ausdruck, der ohne Misserfolg auskommen kann, denn am Irrtum lernt man. Teuer, wenn wir uns Irrtümer im Film gestatten. Aber notwendig, deshalb, um wieder zurückzukommen auf den guten Geldgeber, von dem ich träume. Er muss Geduld haben, ob das eine Riesenbank ist oder viele Banken oder ein einziger. Er muss so viel Geduld haben, dass er den Ausübenden auch ihre Irrtümer gestattet. Das Publikum ist besser, als es unsere Industriekapitäne glauben und uns glauben machen wollen. Es gibt dafür einen Beweis. Ohne Plakate, ohne Publizität, ohne Beeinflussung hat das Publikum ganz allein die Überlebensdauer der Filme entschieden. Dass heute Menschen sich Garbo-Filme ansehen oder Chaplin-Filme oder in den oder jenen alten Film hineinlaufen, haben Sie ganz allein in Ihrem sauberen Instinkt entschieden. Und nur aufgebaut auf den Respekt vor solchen Wundern, die die Industrie stehen lassen soll, glaube ich an eine Zukunft meines Berufes. Und glaube auch nur so an eine Zukunft des deutschen Films. Ich habe in Paris gelesen, dass die UFA neues Gelände kauft. Dieses Gelände wird nichts wert werden, wert sein, wenn auf dem neuen Gelände man weiter Filme macht auf dem alten Terrain. Das Gelände schafft's nicht. Ich habe auch in Paris gelesen, gerade vor wenigen Tagen, eine Kritik, bin schon wieder bei der Musik, über ein Konzert von Karajan. Diese sehr sensibel geschriebene Kritik endete ungefähr folgendermaßen. Als die Musiker aufgestanden waren, sah man noch lange die leeren goldenen Stühle. Plötzlich merkte man dann, man hatte es an diesem Abend mit einer großen Sache zu tun gehabt. Hinter solchen goldenen Stühlen, hinter denen man merkt, dass man es mit einer großen Sache zu tun gehabt hat, liegt die einzige Zukunft des deutschen Films. Und kein Land ist so dazu gemacht, hat eine solche dramatisch-kulturelle Vergangenheit. Ich habe in Los Angeles gesehen, dass die Straßen schwarz waren vor Menschen, die versucht haben, Hamlet zu sehen. Das waren Jungs, die den Tag über mit Coca-Cola-Flaschen und weiß ich was, vielleicht sogar mit Revolvern und Jeeps durch die Stadt gejagt sind. Und die haben abends 3 Stunden gewartet, bis sie rein konnten und konnten Hamlet erleben. Ich glaube, und ich muss immer wieder darauf zurückkommen, dass Deutschland ausgerüstet ist für eine solche Zukunft, denn es ist ausgerüstet mit dem Wichtigsten, was der Film überhaupt hat als Element. Es ist ausgerüstet mit Schauspielern. Der deutsche Schauspieler sucht im Film sein Gesicht. Er sucht sich in der Welt durchzusetzen. Ich glaube, wenn er versucht, dem amerikanischen Schauspieler nachzuspielen und seine Hände in die Hosentasche steckt, dass er nur ein drittklassiger Hosentaschenstecker sein wird. Ich glaube, wenn er versucht, an die Nervosität und Hypersensibilität und hochinteressante, faszinierende, morbide Komplexität der französischen Schauspieler heranzukommen, dass er uns nur einen Aufguss davon bieten kann. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass wenn der deutsche Film sich zu seinem deutschen Schauspieler und der deutsche Schauspieler sich zu seiner Erziehung bekennt, die lange vor ihm liegt, die nämlich sein Vater, Großvater und alle schon ihm vorgelebt haben und das Publikum ihm vorgelebt hat, wenn er sich zu dem Klassizismus bekennt, der ihm in den Gliedern steckt und den man so leicht nirgendwo anders in der Welt bei einem anderen Schauspieler findet, dass er dann den deutschen Film weit über die Grenzen seines Landes hinaustragen kann. Und die augenblickliche Spannung, ungesunde Trennung von Theater und Film in Deutschland müsste aufhören und zur Verquickung von Theater und Film führen. Und zwar anders, als es sich augenblicklich abspielt, so wie es mir meine Kollegen erzählen, die darunter leiden, dass sie heute, wenn sie am Theater inszenieren, laufen ihnen ihre Schauspieler weg, denn es kommt ein Filmantrag. Sind sie bei dem Film, läuft ihnen der Schauspieler vom Film zurück, weil er hat noch im Theater zu tun. Es liegt in der Verquickung. Die Intendantenloge müsste Räder haben. Der Intendant müsste aus seinem Theater, wenn er seine beste Vorführung nach 2 Jahren erreicht hat, ins Studio fahren und dort seine beste Vorstellung mit den Leuten, die sie ihm geschaffen haben, in Film umsetzen. Damit merke ich, dass wir schon längst nicht mehr an Problemen vorbeifahren, sondern dass ich mit der 2 oder 3 oder der 4 mit dieser Straßenbahn, die ich Ihnen versprochen habe, schon längst stehen geblieben bin. Und ich bin stehen geblieben vor dem einzigen großen Problem, das unlösbar ist und über das Thomas Mann gesagt hat. Film ist etwas neben der Kunst, steht als rohe Sensation tief unter der Kunst und vereinigt sich in den glücklichsten Fällen mit Kunst. Was aber ist Kunst? Darauf weiß ich keine Antwort. Da stehe ich fest. Ich danke Ihnen, dass Sie bis hierher mit mir gefahren sind. Ja? Sie werden aus Paris verlangt. Hallo. Hallo? Hier spricht Max Offels. Das sind immer noch? Ja, ich bitte um Verzeihung. Ja. Ich habe die Sendung nun abgehört und... Ja, na und? Hallo, hören Sie? Ja, ich höre. Wenn ich ehrlich sein soll, ich habe halt immer dieselbe Sorge. Um den Vortrag so anspruchslos zu halten, wie er gemeint war, oder noch besser, um ihn zu vergessen, um aufzuheben, was sich ernst genommen hat oder definitiv klang oder gar bedeutend. Ich dachte, da müsste man... Naja, also was wollen Sie denn eigentlich sagen? Moment noch, da müsste man das eben Gesagte durch das schon lang vorher Gesagte und besser Gesagte vielleicht auf die Seite schieben können, mit einem Nachklang oder so etwa. Das Verhältnis der Künste zum Leben ist nach Verhältnis der Stufen, worauf sie stehen, nach Beschaffenheit der Saiten und tausend anderen Beschaffenheiten sehr verschieden, weswegen wohl auch niemand im Ganzen daraus klug werden kann. Ja, ich weiß. Weimar, 1. Juni 1829, Johann Wolfgang von Goethe. Und was halten Sie davon? Naja, wenn es nicht zu lang ist, bitte. Danke. Hallo, sprechen Sie noch? Nein, Schluss. Das war das Hörspiel »Gedanken über Film, eine Improvisation« von und mit Max Ophüls. Ferner wirkten mit Marianne Kehlau, Ulrich Lauterbach, Otto Ruwel, Friedrich Schönfelder, Heinz Stöver und Gisela Zoch. Regie Ulrich Lauterbach, Produktion Hessischer Rundfunk 1956.